Deutschlandfunk, Studiozeit. Längst haben die Informationstechnologien auch den Bildungsbereich erfasst. Man spricht von virtueller Hochschule, digitalem Lernen, elektronischem Unterricht. Die Schulen sind am Netz, aber welche Bildung fließt darin? Lernen soll vor allem schnell und flexibel werden und das lebenslang. An der Hardware und den Programmen wird intensiv gearbeitet und der Unterricht soll sich stärker vom Lehrer lösen. Versprochen wird das interaktive Lernen. Genügt das schon und macht das den alten Bildungsbegriff, der einen festen Wertekanon forderte, überflüssig? Oder braucht man gerade im Zeitalter schneller Informationen traditionsbewahrende Bildungsinhalte und Ideale? In der dritten und letzten Folge der Reihe Information, Bildung, Wissen hören Sie dazu Tastender Geist, Bildung in der Informationsgesellschaft von Martin Hubert. Ein kleiner Seminarraum im Johann-von-Neumann-Zentrum der Berliner Humboldt-Universität. Mitarbeiter des Fachbereichs Informatik bereiten eine Vorlesung im Rahmen des Projekts OZ vor. OZ steht für ortsverteilte und zeitversetzte Vorlesungen, Übungen und Seminare. Ein PC, Mikrofone, eine Kamera und Projektionsanlage müssen angeschlossen und eingestellt werden. Die Vorlesung soll vom Johann-von-Neumann-Zentrum am Stadtrand in ein innerstädtisches Hochschulinstitut übertragen werden. Neben den Studenten sitzt ein Didaktiker für Teleteaching im Übungsraum. Er soll Verbesserungsvorschläge für das Projekt machen. Die Vorlesung beginnt. Ja, heute Themen losfassen. Nein, ich möchte heute über neue Ökonomie sprechen. Der Professor spricht direkt in eine Kamera. Sein Bild erscheint auf einer großen Leinwand an der Stirnseite des Seminarraums. Dort sieht man auch die Vorlesungsbesucher aus den beiden Seminarräumen. Die Studenten im innerstädtischen Seminarraum schauen auf die gleichen Leinwandbilder. Sie können sich, wie die Studenten im Vorlesungsraum, melden und Fragen stellen. Das OZ-Projekt wird mit einfachsten, kostengünstigen Mitteln realisiert, mit handelsüblicher Hard- und Software. Die Leinwandbilder ruckeln etwas. Sprache und Mundbewegung laufen nicht völlig synchron. Die Möglichkeiten der Technik und die Suche nach der Bildung. Die neuen Informations- und Kommunikationstechniken erobern die Bildungsinstitutionen. Zum Teil in Form lokaler Basteleien, wie an der Humboldt-Universität, größtenteils aber im Rahmen strategisch geplanter Initiativen. Die Schulen sind fast vollständig am Netz. Die Länder Sachsen, Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen installieren eine virtuelle Landeshochschule oder bereiten sie zumindest vor. Sie wollen die Lehrangebote aller Landesuniversitäten gemeinsam im Internet präsentieren. Außerdem soll ein virtueller Verbund der Fachhochschulen sowie eine virtuelle Bundesuniversität entstehen. Beliebige Inhalte können schnell und ortsübergreifend angeboten, ausgetauscht und interaktiv bearbeitet werden. So heißt die Utopie des virtuellen Lernens und Bildens im elektronischen Zeitalter. Sie passt gut in den Rahmen einer dynamischen Gesellschaft, in der das berufliche und sonstige Wissen immer schneller wächst und immer schneller veraltet. Die Frage ist nur, wenn Lernen und Wissen so sehr auf schneller und flexibler Informationsaneignung beruhen soll, gibt es dann überhaupt noch Platz für ein anspruchsvolles Ideal von Bildung? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich habe eher den Verdacht, dass wir heute einen auch nur einigermaßen geklärten Bildungsbegriff überhaupt nicht haben. Der Philosoph Jürgen Mittelstraß hat sich an der Universität Konstanz nicht nur theoretisch mit dem Bildungsbegriff auseinandergesetzt. Als Hochschulreformer und Berater von Bildungsinstitutionen wurde er mit den Realitäten der zeitgenössischen Bildungslandschaft hautnah konfrontiert. Seine Reaktion. Man könnte ja auch, wenn Sie so wollen, ohne den Bildungsbegriff auskommen. Wir könnten gewissermaßen uns darüber verständigen, über welche Kompetenzen müssen wir verfügen, welches Wissen und möglicherweise auch welches nicht. Worum müssen wir uns kümmern? welchem Problem müssen wir begegnet sein und zur Lösung welcher Probleme sollen wir etwas beisteuern, ohne den Begriff der Bildung auch nur in den Mund zu nehmen. Der Bildungsbegriff, ein veraltetes und überflüssiges Relikt vergangener Jahrhunderte? Das Merkwürdige ist nur, wenn Pädagogen, Unternehmer oder Politiker beschreiben sollen, welches Wissen und welche Kompetenzen in der Informations- und Wissensgesellschaft notwendig sind, dann geschieht das meist nach dem Motto, nicht mehr spezielle Wissenskompetenzen sind gefragt, sondern allgemeine Schlüsselqualifikationen, also eine Art formeller Bildung. Bereits 1996 beschrieb eine UNESCO-Kommission zur Erziehung im 21. Jahrhundert drei wesentliche Lernanforderungen. Learning to know, die Fähigkeit, immer neu zu lernen und sich Wissen anzueignen. Learning to live together, die Fähigkeit, mit anderen zu kommunizieren, sie zu verstehen. Learning to be, die Fähigkeit, sein Leben kreativ entwerfen und meistern zu können. Aus der Wirtschaft kommt der Ruf nach Mitarbeitern, die zu Folgendem in der Lage sind: Verantwortungsbewusstsein, Selbstständigkeit, Teamarbeit, Fantasie, Denken in Zusammenhängen, soziale Intelligenz, permanente Weiterbildung. Literacy heißt das neue Erziehungsschlagwort, die Fähigkeit, Probleme in Kommunikation mit anderen zu lösen. Eine anspruchsvolle Palette an Schlüsselqualifikationen, die an das traditionelle Bild einer ganzheitlichen und autonomen Persönlichkeit erinnert. Selbstbewusst soll sie sein, entwicklungsfähig, kommunikativ und kreativ. Ist der alte humanistische Bildungsbegriff Wilhelm von Humboldt also vielleicht aktueller, als es den Anschein hat? Andreas Gruschka, Professor für Erziehungswissenschaften an der Universität Frankfurt am Main, ruft ihn in Erinnerung. Jemand ist nur dann auf dem Wege zur Bildung, wenn das, was er in der Welt sich aneignet, beiträgt zur Ausbildung seiner Individualität. Damit diese Individualität nicht so verstanden wird, jeder macht das raus aus der Bildung, was er will, gab es zwei Wertmaßstäbe, die Humboldt eingeführt hat. Nämlich, er schreibt sinngemäß, so viel Welt als möglich soll sich der sich Bildende aneignen. Mit einem Begriff gefasst ist das die Totalität. Also man darf nicht Spezialist sein von vornherein in den Dingen, sondern muss in der Breite der Gegenstände der Welt sich diese angeeignet haben. Und damit das nicht eine Sammelbüchse nun wiederum wird von Verschiedenen, muss das, was er sich jeweils spezifisch von den Gegenständen der Welt angeeignet hat, auf Wertmaßstäbe der Bewertung des Wissens zurückgebunden werden. Also das, was jemand weiß, womit er seine Individualität ausprägt, muss er auf das Wahre, Gute und Schöne zurückbeziehen können. Natürlich kann man heute nicht mehr einfach von dem Guten, dem Wahren und dem Schönen oder einer Totalität von Welt sprechen. Streicht man jedoch diese idealistischen Akzente aus der Humboldtschen Bildungskonzeption heraus, dann beschreibt er auch für die Gegenwart einen wichtigen Anforderungskatalog. Wie kann sich in Zeiten elektronischer Informations- und Wissensvermittlung ein Individuum bilden, das möglichst viel Realität in sich aufnimmt und diese moralisch, erkenntniskritisch und ästhetisch bewertet? Man kann aus diesem Anforderungskatalog auch eine Bedingungsfrage machen. Welche technischen und ästhetischen Voraussetzungen prägen heute ein Individuum, das versucht, die Realität zu bewältigen und sich selbst zu finden? Die elektronische Welt und die neuen Kinder. Hans ist 8 und sitzt hochkonzentriert vor dem Computerbildschirm. Gebannt schaut er auf exotische, fast surreale Landschaften, die sich ständig verändern. Mit schnellen Joystick-Bewegungen lenkt er eine kleine rote Figur durch diese Wunderwelt. Plötzlich rollen riesige Kugeln heran, Abgründe tun sich auf, seltsame Wesen stellen Rätselaufgaben. Hans taxiert, ob seine Figur in der Lage ist, den Abgrund zu überspringen, denkt über das Rätsel nach und quetscht die rote Figur gerade noch rechtzeitig an den Kugeln vorbei. Hans ist ein Champion in diesem Spiel. Auch heute ist er wieder gut drauf. Das Schulaufgabenheft hat er noch nicht einmal ausgepackt. Moderne Kindheit ist eine ganz andere Kindheit, als wir sie gewohnt sind, auch als wir sie gewohnt sind zu denken. Auch darauf muss sich die Kinderpsychologie einstellen. Das fällt ja noch ein bisschen schwer. Wolfgang Bergmann ist Pädagoge und Kinderpsychologe mit eigener Praxis in Hannover. Vor Jahren schon hat er bemerkt, dass die Kinder anders werden. Vor allem nahm die Anzahl hyperaktiver Kinder in seiner Praxis zu. Sie können sich kaum mehr konzentrieren. Längere Texte sind ihnen ein Gräuel. Stattdessen suchen sie ständig nach neuen Reizen und Aktivitäten. Ruhig, so stellte Wolfgang Bergmann erstaunt fest, werden sie jedoch am PC. Er begann daher, den Einfluss von Internet und Computer auf die Psyche und die Lernfähigkeit der heutigen Kinder systematisch zu untersuchen. Seine in mehreren Büchern entwickelte Kernthese lautet: Die Lesekultur, die Schriftkultur ist heute schon nicht mehr prägend für unsere Kinder, auch wenn wir das nicht wahrnehmen wollen. Sie wird ersetzt durch den relativ schnellen Wechsel von Schriftzeichen, auch im Internet. Da ist aber die Schrift dann ein Symbolsystem neben anderen. Gleichberechtigt vielleicht. Sie ist aber nicht mehr dieses dominierende, versenkende, in seine Ordnung hineinziehende. Dies geht dem Ende entgegen. Da gibt es keine faulen Kompromisse. Man wird das nicht zusammenbinden können, sondern das Kommunikative, auch das Schnelle, das Aktuelle wird das Versunkene, Beständige auf Dauer ablösen. Das ist die Entwicklung, auf die wir uns einstellen müssen. Ob wir das beklagen oder ob wir darin auch neue Freiheitspotenziale sehen, spielt eigentlich keine Rolle. Worüber andere noch streiten und rätseln, das ist also für Wolfgang Bergmann bereits eine psychologische Tatsache. Kinder werden heute maßgeblich durch PC und Internet gebildet. Das heißt, ihre Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsmöglichkeiten entsprechen denen der elektronischen Welt. Der entscheidende Punkt ist folgender: Wenn ich in einen Computerraum reingehe, dann befinde ich mich plötzlich in einem Gelände, in dem die Struktur und auch die Widerständigkeit des täglichen Lebens ausgeräumt ist. Ein Gegner, natürlich ein furchterregender Gegner, rast auf mich zu und es reicht ein Klick, ein funktionsschneller Klick, um ihn aus der Welt zu schaffen. Das heißt, in mir werden, was wir Psychologen narzisstische Gefühle nennen, diese narzisstischen Gefühle werden stimuliert, und zwar in einem ganz hohen Maße. Nicht nur, indem ich mich identifiziere mit einer Figur, es geht sehr viel tiefer. Die ganze Bewegung, die Abfolge, die Reaktionsgeschwindigkeit, das Vergessen von Zeit und Raum, das ist ein urnarzisstisches Gefühl. Wir kannten das früher eigentlich nur aus der Mystik. Und genau dies tun unsere Kinder. Dieser narzisstische Charakter der elektronischen Welt ist für Wolfgang Bergmann die entscheidende Ursache für das, worüber Lehrer schon seit geraumer Zeit klagen. Viele Kinder sind immer weniger fähig, dauerhaft mit einer widerständigen Materie umzugehen. Sie haben einen Hang, sich versorgen zu lassen, sind ungeduldig beim Verfolgen langfristiger Ziele, lassen sich leicht ablenken, neigen zu Passivität. Kinder jedoch, so Wolfgang Bergmann, die sich unzureichend an einer widerständigen äußeren Struktur abarbeiten können, bilden auch keine stabile innere Struktur mehr aus. Das Verinnerlichte insgesamt, auch das verinnerlichte Wissen, Wissen als Struktur, als Bestand, Wissen sozusagen auch als Ortung, in der ich mich zu Hause weiß, dies alles ist damit in Frage gestellt, das ist der Doppelcharakter. Doppelcharakter deshalb, weil Wolfgang Bergmann keineswegs nur negative Seiten der neuen PC-Bildung sieht. Kinder, so die Entwicklungspsychologie, müssen im ersten Lebensabschnitt vier Dinge lernen. Sie müssen den Aufbau der räumlichen Welt, in der sie sich bewegen, verstehen. Sie müssen lernen, aus wiederholten Erfahrungen Modelle der Wirklichkeit aufzubauen. Sie müssen das Zählen lernen und die Sprache beherrschen, um die Welt mit Hilfe von Zeichen und Zahlen ordnen zu können. Genau diese Fähigkeiten rufen aber auch die meisten Computerspiele bei Kindern ab. Selbstständig und spielerisch müssen die Kinder mit immer neuen und sich variierenden Situationen umgehen und bilden daraufhin modellhafte Reaktionsmuster aus. Sie müssen Abstände, Entfernungen und Dimensionen der elektronischen Raumwelt einschätzen, aus der ständig von allen Seiten her neue Gefahren lauern. Dazu gehört es auch, schnelle Berechnungen durchzuführen und Sprachrätsel zu lösen. Wolfgang Bergmanns positives Fazit lautet daher: Es ist überhaupt nicht zu übersehen, dass die modernen Kinder intelligenter sind als je eine Kindergeneration zuvor, dass sie mit komplexen symbolischen Formen sehr gelenkig umgehen kann. Das verblüfft einen schon bei den kleineren 4-, 5-, 6-Jährigen immer wieder. Es ist nicht zu übersehen, dass unsere Kinder sehr viel selbstbewusster sind als je eine Kindergeneration. Das heißt, wir haben eigentlich eine sehr wache, eine sehr lebendige Kindergeneration. Es gibt ja auch Untersuchungen, dass die Kinder bis zu 20 Mal schneller denken. Nur ist schnelles Denken nicht unbedingt ein Vorteil gegenüber langsamem Denken. Aber es ist eben auch komplexeres Denken. Wir haben auch eine Generation, die sehr viel mehr von Ästhetik versteht, von künstlerischer Gestaltung, von Formen, die sich in den Kommunikationen leicht bewegt und, mein zentraler Punkt, die viel weniger Angst hat als wir als Kinder vor Hinz und Kunz, vor allem Fremden, vor allem hatten. Diesen modernen Kindern kann man nur noch ganz schwer Angst eintrichtern, weil sie wissen, es gibt immer noch einen Link, den kann ich aufmachen. Und es gibt immer noch eine Identifikation im Cyberspace, mit der ich mich seelisch über Wasser halten kann. Einerseits der Mangel an innerer Struktur, an verinnerlichtem Wissen. Andererseits die Fähigkeit zum schnellen, komplexen Denken. Neugier auf Neues und Fremdes. Ein komplexes Aufnahmevermögen für gleichzeitig Dargebotenes. Spielerisch-ästhetische Kreativität. Ganz unabhängig davon, wie stark man diese beiden Seiten gewichtet, sie scheinen das Spektrum dessen zu beschreiben, was die elektronisch sozialisierten Kinder an neuen Bildungsvoraussetzungen mitbringen. Für Wolfgang Bergmann ist es daher weiterhin nötig, Kindern einen Rahmen, einen Widerstand anzubieten, an dem sie sich reiben können, um stabile Strukturen aufzubauen und zu verinnerlichen. Das geht aber nur noch, wenn die neuen Voraussetzungen dafür ernst genommen werden. Die Kinder sind verführbar nur durch Komplexes, durch Schwieriges. Das sind sie so gewohnt. Einfache, schlichte Formen greifen vielleicht bei 10% oder 15%, ich will mich da nicht festlegen, bei den anderen gilt dann das, was für uns auch schon galt, zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr raus. Da hören sie nicht mehr hin. Das ist einfach auch ästhetisch nicht befriedigend. Das kann nicht konkurrieren mit dem, was sie sonst an Informationsfülle und Informationskomplexität kriegen. Bildung und Lernen in der Schule, hieße das, müsste eigentlich ein erhöhtes Anspruchsniveau befriedigen. Der PC und die neue Schulbildung. Physikunterricht. Thema: Dynamik und Kinematik von Körpern. Der Lehrer hatte den Schülern Informationsmaterial mit nach Hause gegeben. Jetzt lehnt er sich erstmal entspannt zurück. Die Schüler arbeiten intensiv am PC. Jeder hat seinen eigenen und sucht sich dort sein Lieblingslernprogramm heraus. Schüler A lässt mit Hingabe mehrmals in Zeitlupe einen Videofilm ablaufen, auf dem ein Wagen eine schiefe Ebene hinunterfährt. In den Wagen sind mit Vektoren die Kräfte eingezeichnet, welche die Geschwindigkeit und Beschleunigung des Wagens beeinflussen. Schülerin B ist schon einen Schritt weiter. Sie stellt in einem Diagramm die Ergebnisse verschiedener Bewegungsabläufe des Wagens dar, die sie vorher durchgeführt hatte. Schüler C mag es sportlich. Er lässt im Lernprogramm Trampolin springen, zwei Turner mal höher und mal niedriger hopsen und sich die dazugehörigen Kräfte demonstrieren. Der Lehrer beobachtet und wartet auf Fragen. Das ist durchaus von der Geschichte her gesehen eine einmalige Chance, vernetztes Wissen halt zu schaffen, Chancen zu geben, überhaupt dem Schüler daran teilhaben zu lassen, was sicherlich eine Herausforderung auch für die Lehrer ist. Dieter Heuer ist Professor für Didaktik der Physik an der Universität Würzburg und widmet sich schon seit längerem einer Vision, dem computergetragenen, vernetzten Unterricht. Eine Herausforderung, von der ich voll überzeugt bin, dass sie angenommen werden muss. Die Herausforderung wird zurzeit massiv angenommen. Der Markt für Unterrichts- und Lernsoftware expandiert. Eigene Messen dafür haben sich etabliert. Bis zum Jahr 2003 läuft das Projekt SEMIC, systematische Einbeziehung von Medien, Informations- und Kommunikationstechnologien in Lehr- und Lernprozesse. In allen Bundesländern wird an ausgesuchten Schulen der PC-Einsatz erprobt und entwickelt. Dieter Heuer hat mit seinem Institut ein zusammenhängendes Programmierprojekt für den Physikunterricht entwickelt. Er bietet sozusagen die ganze Palette physikalischen Forschens vom wirklichen Experiment bis zum eigenständigen Simulieren an. Realbilder? Es sind real Abläufe, Videos, die wir benutzen können. Als nächstes in diesem Sinne die Abstraktion, indem ich den Hintergrund herausnehme und den Sachverhalt nur an dem relevanten Objekt zeige. Nächster Schritt könnte sein, nur eine schematisierte Darstellung von dem Ablauf zu geben. Aber, und das wäre jetzt das Wesentliche, was als Neues hineinkommt, dass ich nicht mich nur beziehen kann auf mein Realexperiment, sondern dass ich Möglichkeiten schaffe, mir klar zu werden, was sind eigentlich die Gesetzmäßigkeiten dahinter und mir Simulationen halt angucken kann, in denen ich jetzt frei experimentieren, in Anführungsstrichen, kann. Das heißt, mit den Parametern frei ändern kann, wie es mir gefällt, um eine Aussage zu solch einer Fragestellung zu bekommen. Der PC soll nach Dieter Heuer einen alten Traum der Pädagogik verwirklichen helfen. Die Individualisierung des Unterrichts. Der Lehrer muss neuen Stoff natürlich weiterhin erklären. Daneben aber besteht der Unterricht hauptsächlich darin, dass die Schüler am PC üben. Der Lehrer ist dabei hauptsächlich Coach, Moderator und Helfer zur Selbsthilfe. Der Schüler ist so weit wie möglich Herr seiner selbst. Er kann an seinen eigenen Kenntnisstand anknüpfen und den Schwierigkeitsgrad des benutzten Lernprogramms mitbestimmen. Er kann auch die ihm gemäße Vorstellungs- und Imaginationsebene wählen, um sich einem Problem zu nähern. Er kann Videofilme ablaufen und sich wiederholen lassen, um schrittweise in der Abstraktion weiterzugehen. Er kann schließlich die logischen Zusammenhänge des Stoffes modellhaft durchspielen und vertiefen. Durch Variation und Simulation komplexer Situationen begreift der Schüler Wissenskontexte. Das heißt, er ist in der Lage, das Zusammenspiel zwischen den Bedingungen und den Folgen einer Theorie oder einer Formel zu verstehen. Vernetztes Wissen bedeutet für Dieter Heuer, dass ein Schüler den PC nutzt, um nicht isolierte Merksätze zu lernen, sondern um zusammenhängende geistige Modelle des Stoffes aufzubauen und sie zu verinnerlichen. Und das hat sich, das wissen wir aus der Schulsituation, in der wir so etwas halt eingesetzt haben, sehr gut bewährt, sowohl für gute Schüler als auch für schwächere Schüler, die hier einen entscheidenden Lerngewinn haben, wenn sie Sachverhalte noch einmal neu durchgehen können, eigenständig durchgehen können. Es also darauf ankommt, das, was sie kennengelernt haben, jetzt selber für sich zu erschließen und in ihren bisherigen Vorstellungsbereich zu integrieren. Zurzeit ist die Devise, jeder Schüler übt individuell oder in Kleingruppen am PC, natürlich noch Zukunftsmusik. Einerseits sind noch nicht genug PCs in den Schulen vorhanden. Andererseits, so klagen Lehrer, gibt es noch zu wenig wirklich gute Lernprogramme. In etwa 10 Jahren, meint jedoch Dieter Heuer, könnte das anders aussehen. Bundesbildungsministerin Edelgard Bullmann verspricht für das Jahr 2006 zumindest einmal jedem Schüler einen Laptop. Ein komplexes Lernen, das den Anforderungen der elektronischen Wahrnehmung und individuellen Vorlieben entspricht, wäre das schon die Lösung für das Problem des Unterrichts im Informationszeitalter? Gemeinschaftskundeunterricht. Die Klasse hat per Internet Kontakt mit einer Schulklasse in den USA aufgenommen, mit Schülern aus der Bronx. Sie schicken Mails über den Atlantik. Manche Schüler schreiben sie allein, andere Schüler sitzen zu zweit oder dritt an den Tasten. Ein paar von ihnen haben sich in der Mitte des Schulraums zusammengesetzt und streiten darüber, worüber sie mit den US-Kids reden wollen und wie sie es am besten darstellen können. Der Lehrer hält sich zurück, macht sich ab und zu Notizen. Wolfgang Bergmann, der Kinderpsychologe aus Hannover, hat noch eine andere Vision vom elektronischen Unterricht der Zukunft. Das Spannende ist ja die Auflösung des stabilen Wissensbestandes durch das ständig erneute aktuelle Zusammenfügung von kommunikativen Aspekten. Heißt hier, ich kann dem Kind in der Bronx erklären, wie meine Straßenecke aussieht und wie sie sich gerade verändert hat. Ein Mädchen erlebt dieselbe Straßenecke anders. Die kann in die Kommunikation dazukommen, da habe ich einen neuen Wissensaspekt. Dasselbe wird dann wieder beantwortet. Das heißt, es entsteht eine sich aktuell durch den Vorgang der Kommunikation erzeugende Komplexität. Wenn ich diese kommunikative Auflösung habe, dann habe ich natürlich nicht mehr den Lenker und Leiter des Lehrers, der das ganze Unterrichtsgeschehen kontrollieren kann. Ich kann das auch nicht mehr bewerten. Bei einer Kommunikation kann ich schlecht sagen, das war eine 3 und das war eine 5. Wenn das passiert, haben wir ein neues und freieres Lernen. Ich warte noch ein paar Jährchen drauf. Das wäre wohl tatsächlich so etwas wie eine Revolutionierung des Unterrichts im elektronischen Zeitalter. Nicht mehr kontrollierte Wissensaneignung steht im Vordergrund, sondern eine komplett vernetzte Kommunikation, wie sie die PC- und Handykinder schon von Haus aus praktizieren. Man kann auch sagen, die Angleichung von Kommunikation, Ästhetik und Wissen, die Vereinigung von beiden, das lange in einer unglücklichen aufklärerischen abendländischen Geschichte zerrissen war, dies wird durch das Internet vorangetrieben und darauf müsste sich Schule einstellen. Aber ich füge hinzu, ich sehe nicht mehr einen Schimmer am Horizont. Utopien sind nötig, damit verkrustete Realitäten überhaupt in Bewegung geraten. Allerdings werden die Schüler der Zukunft nicht nur über die Fähigkeit zur vernetzten Kommunikation verfügen müssen, sondern auch über Erfahrung und stabiles Wissen. Forschungen zur Intelligenz zeigen nämlich nicht nur, dass die Intelligenzleistungen der Kinder im Bereich des visuellen und des logischen Kombinierens gestiegen sind. Sie belegen auch, dass wirklich komplexe Aufgaben umso besser gelöst werden können, je mehr die Aufgabenlöser auf stabiles Hintergrund- und Erfahrungswissen zurückgreifen können. Wenn man also Leitlinien für die Schulbildung der Zukunft formulieren wollte, müsste sie wohl mindestens 3 Zielvorstellungen enthalten. Erstens, weitestgehende Einbeziehung der neuen ästhetischen und kommunikativen Möglichkeiten von Internet und PC in die Methodik des Unterrichts. Zweitens, Orientierung am Ziel, ein verinnerlichtes Kontext- und Modellwissen zu erzeugen. Drittens, Konfrontation der Schüler mit den komplexen Realitäten ihrer Umwelt. Diese Ziele wären vielleicht dann am besten zu verwirklichen, wenn die innere Vernetzung der Schulen mit ihrer äußeren, sozialen Vernetzung Hand in Hand ginge. Das wird an einigen Reformschulen bereits praktiziert und unter anderem von dem Berliner Erziehungswissenschaftler Ulf Preuß-Lausitz vehement gefordert. Zur inneren Vernetzung gehören dementsprechend themenorientierter Projektunterricht mit Hilfe von PC und Internet über Fächer-, Klassen- und Jahrgangsgrenzen hinweg. Teamarbeit und Kooperation zwischen Lehrern und Schülern, Lehrern und Eltern, auch bei der Planung und Durchführung des Unterrichts. Zur äußeren Vernetzung gehören Zusammenarbeit mit außerschulischen Institutionen, mit Betrieben, Sportvereinen, Kirchen, Jugendclubs und städtischen Behörden. Experten von außen kommen in die Schule, Schüler arbeiten in den Institutionen. Schulen einer Region kooperieren. Bei Drogenproblemen, bei der PC-Beschaffung oder im Umgang mit jugendlichen Neonazis. Die virtuellen Universitäten und ihre Wirklichkeit. Susanne will studieren, und zwar selbstständig und von zu Hause aus. Abends nach dem Job gibt sie ihrem PC ein, welche Kurseinheit sie heute bearbeiten will. Sie bekommt 3 Angebote konkurrierender Bildungsinstitute, die für ihren Studiengang zugelassen sind. Sie wählt eines aus und klickt sich in den virtuellen Seminarraum ein. Dort kommt der Seminarbetreuer virtuell in Gestalt eines jungen, blonden Atavars auf sie zu und fragt, welche Lernform sie bevorzugt. Susanne entscheidet sich fürs Lernen in der Kleingruppe. Sofort sieht sie die elektronischen Vertreter ihrer Studienkollegen, die sich kurz vorstellen. In der Mitte des Bildschirms wird daraufhin eine Simulation eingespielt, über die die Seminarteilnehmer diskutieren sollen. Zunächst besorgen sich die Kursteilnehmer online ein paar ergänzende Informationen. Dann versucht Susanne eine erste Erklärung dessen, was sie in der Simulation gesehen hat. Man kann das Internet auf jeden Fall nutzen. Also am Beispiel der Seminare kann man das eigentlich sehr schön sehen, weil die Seminare wurden früher so durchgeführt, dass es vielleicht zu Anfang eines Seminarblocks einen Präsenztermin gab. Dann wurden Themen ausgeteilt. Die Studenten bearbeiteten für sich alleine die Themen, trafen sich, machten den Vortrag und das war es dann. Birgit Bohmsdorf ist Mitarbeiterin an dem Fachbereich in Deutschland, der wohl die größten Erfahrungen mit dem virtuellen Studium hat, dem Fachbereich Informatik an der Fernuniversität Hagen. Bereits 1996 entwickelte dieser eine elektronische Lernplattform fürs Studieren per Internet. Inzwischen nutzen sie 14.000 von 58.000 Studierenden der Fernuni. Sie durchforsten eine virtuelle Bibliothek, diskutieren in Chaträumen, verabreden sich am elektronischen Brett zu Arbeitsgruppen, kommunizieren in Newsgroups und per E-Mail und besuchen virtuelle Seminare. Jetzt werden hier die virtuellen Seminare so durchgeführt, dass die Studenten auch konstruktiv an den Themeninhalten mitarbeiten, sich Material besorgen, sich in Chaträumen zu einzelnen Themen treffen und das diskutieren. Es ist zwar nicht so eine lebendige Diskussion, wie man sicherlich hat, wenn man sich direkt gegenüber sitzt, aber es ist ein Weg dahin, dass die Studenten auf jeden Fall auch darin ausgebildet werden, miteinander zu diskutieren, zu argumentieren und auch mehr in Richtung dieses wissenschaftliche Arbeiten. Die Ansprüche, die mit dem virtuellen Universitätsstudium verbunden werden, sind hoch. Schier unbeschränkter Zugang zur Bildung im Netz, so lautet das erste Versprechen. Das MIT, das berühmte Massachusetts Institute of Technology in den USA, hat angekündigt, ab Herbst 2001 Seminare im Internet frei verfügbar zu machen. Man möchte, heißt es, dass die Welt von den eigenen Leistungen profitiert. Das ist nur das vielleicht prominenteste Beispiel für eine Reihe ähnlicher Bemühungen. In den USA gibt es zudem bereits mehrere Hochschulen, die nur als Netzuniversitäten existieren. Eine zweite große Verheißung des virtuellen Studierens besteht darin, dass per Mausklick ortsunabhängig wissenschaftliches Arbeiten geübt werden kann, zum Beispiel über virtuelle Praktika. Einmal gibt es die Form, dass man über das Internet Zugriff auf ein reales Labor hat. Und dort, naja, eigentlich so wie man es auch in der Raumfahrttechnik kennt, von einem sehr weit entfernten Punkt aus, dann Roboter steuern kann und Experimente durchführen. So ein Praktikum hängt natürlich immer davon ab, was vermittelt werden soll. Ganz klar, Robotersteuerung und all diese Sachen kann man gut mit einem realen Labor und über Internetsteuerung realisieren. Man könnte auch eine virtuelle Umgebung von Robotern aufbauen, die man dann per Internet ansteuert. Dann gibt es auch die Form, zum Beispiel im Internet gibt es ein virtuelles Teleskop, wo man selber Einstellungen vornehmen kann und in Abhängigkeit von dem aktuellen Sternenhimmel bekommt man dann auch die entsprechenden Daten gezeigt und die entsprechenden Bilder generiert. Das heißt, das ist ganz virtuell. Neben der Fernuniversität Hagen entwickeln zurzeit 7 andere deutsche Hochschulen Learnit, ein weltweit verfügbares Netz zum elektronischen Lernen und Experimentieren an realen technischen Anlagen. Kein Wunder, dass sich die Stimmen mehren, die in der virtuellen Universitätsausbildung das Studium der Zukunft sehen. Eine Untersuchung zum Online-Studium im Auftrag der Bertelsmann und Nixdorf Stiftung entwirft folgendes Szenario für das Jahr 2005. Etwa die Hälfte der Studierenden lernt nicht mehr an einer Präsenzuniversität, sondern virtuell. Privatuniversitäten, die von großen Medien- und Telekommunikationsunternehmen gesponsert werden, bieten kostengünstige Online-Studienkurse an. Die traditionellen Hochschulen müssen sich immer mehr vernetzen, um mithalten zu können. Wenn alles planmäßig verläuft, dann wäre ein Jahr vorher, nämlich im Jahr 2004, eines der größten Online-Studiumprojekte der Bundesrepublik abgeschlossen. Das Projekt Vernetztes Studium Chemie. 16 Arbeitsgruppen an 13 deutschen Universitäten arbeiten an einer elektronischen Plattform, die aus einem eng geknüpften Netz von multimedialen Wissensmodulen bestehen soll. Videoaufnahmen von Experimenten und Alltagssituationen sind darunter, interaktive Bildschirmexperimente, Versuchsreproduktionen, Animationen und Simulationen. Je nach ihrem Ausbildungsgrad sollen Chemiestudenten in der Lernplattform unterschiedliche Lehr- und Lernpfade durchlaufen. Dem Bundesministerium für Bildung und Forschung ist das Projekt 40 Millionen Mark wert. Es soll über das Fach Chemie hinaus ein Modell für die elektronische Veränderung der Studieninhalte überhaupt erarbeiten und erproben. Dieter Heuer von der Würzburger Universität ist in diesem Projekt für die Physikinhalte zuständig. Er bringt seine Erfahrungen aus dem virtuellen Schulunterricht sozusagen auf höherem Niveau in den universitären Zusammenhang ein. Wo es drum geht, Basisinhalte der ersten 6 Semester aufzuarbeiten, so dass sie verfügbar werden können für den Studenten in der Weise, dass er sie als einzelne Sachverhalte sich selbst erarbeiten kann. Nicht gemeint in dem Sinne als Ersatz für ein Studium, sondern als eine Möglichkeit, immer dann, wenn ich Dinge brauche, eigenständig etwas zu versuchen, hier gegebenenfalls eine Modellierung eines Ablaufes vorzunehmen, um dadurch zu sehen, habe ich eigentlich so etwas verstanden? Und dann dem Rechner die Aufgabe überlasse, daraus das Rechnerprogramm zu erstellen, dann aber das Ergebnis mir sofort wieder angucken kann. Dieter Heuer grenzt sich klar von jeglicher virtuellen Euphorie ab und sieht die Dinge pragmatisch. Für ihn soll das virtuelle Studieren keineswegs das herkömmliche Studium an Präsenzuniversitäten ersetzen. Es soll dieses vielmehr begleiten, ergänzen und dadurch in seinem Bildungscharakter umformen. Es soll dabei helfen, die Studierenden zum selbstständigen Entdecken und zu geistiger Produktivität anzuregen. Weil sie viel zu stark in ihrem Studium noch an dieses Quantitative gebunden werden und viel zu ungelenkig sind einfach. Ja. Ich muss es jedenfalls häufig erschreckend sagen, wie Studenten über Vorgänge, die sie später Schülern darstellen sollen, nichts qualitativ mir recht sagen können. Ja. Und wenn, dann von ihren Ergebnissen der Formeln her, aber eine qualitative Begründung fällt ihnen schwer. Vieles spricht tatsächlich dafür, dass das virtuelle Studium eher dazu taugt, das herkömmliche Studium durch interaktive und kreative Modelle zu ergänzen und zu verbessern, als es völlig zu verdrängen. Birgit Bohmsdorf von der Fernuniversität Hagen jedenfalls kennt aus der Praxis genügend Hindernisse, die sich einem regelmäßigen virtuellen Seminarbetrieb in Gestalt von Videokonferenzen entgegenstellen. Da stoßen wir wieder an technische Grenzen. Dass es nicht so einfach ist zu sagen, okay, wir treffen uns um 15 Uhr und dann startet die Videokonferenz, sondern dann kommt die Technik dazwischen. Dass die Studenten nicht schaffen, sich rechtzeitig einzuwählen aus technischen Problemen oder aber auch, weil sie dann Überstunden machen mussten. Und denn viele der Studenten stehen ja noch in einem ganz anderen Kontext drin. Dann gibt es die Fälle, ja, dann hat man endlich alle Studenten da, haben sich alle eingewählt und dann bricht bei einem die Technik zusammen und dann ist er schon wieder raus. Und dass es eigentlich für die Studenten ein bisschen demotivierend war, sich jetzt über Videokonferenzen zu treffen. Und dass man einfach sehen muss, dass die kleinen Techniken oft viel effektiver waren, wie zum Beispiel E-Mail und Newsgroup. Das wird bei uns sehr viel genutzt oder auch Chat, diese asynchrone Kommunikation. Selbst an der virtuellen Vorreiteruniversität Hagen gibt es daher noch keinen einzigen vollständig durchelektronisierten Studiengang. Technische Probleme, so könnte man einwenden, lassen sich lösen. Aber es gibt noch zwei weitere Hindernisse für ein ungehemmtes virtuelles Studieren: die Kosten und die Akzeptanz. 100.000 deutsche Mark, so lauten Schätzungen, soll allein eine einzige virtuelle Unterrichtsstunde an der Uni kosten. Ein gesamter Online-Studiengang könnte im Jahr zwischen 3 und 10 Millionen Mark verschlingen. Und eine Umfrage unter 13.000 Berliner Studenten offenbarte, nur gut ein Sechstel von ihnen war vom virtuellen Studium begeistert. Ein Viertel war strikt dagegen. Der Rest war unentschieden. Die Kommilitonen hatten vor allem Furcht vor dem Verlust an direkter Kommunikation. Der Bildungseinrichtung Universität wird also höchstwahrscheinlich in überschaubarer Zukunft nicht völlig der traditionelle Boden entzogen werden. Sie wird aber entscheidende Veränderungen in ihren Lehr- und Lernformen, in ihren Bezügen zur außeruniversitären Wirklichkeit und in ihrem kommunikativen Charakter durchmachen. Das Angebot wird größer, das Studieren intensiver werden. Das könnte durchaus zu einer stärker am Entdecken und am geistigen Experimentieren orientierten Hochschulbildung führen. Das Problem der Bildungsinhalte selbst oder der ethischen und politischen Ausrichtung von Bildung ist damit aber nicht gelöst. Diese Probleme sind allein durch Technik nicht zu lösen. Gerade deswegen stellt sich die Frage, welche Zukunft haben in einer von Technik und Geschwindigkeit bestimmten Gesellschaft noch die alten Hüter der Bildung, die Geistes- und Humanwissenschaften? Die Zukunft der Geisteswissenschaften in der globalisierten Gesellschaft. Eine abgelegene, karge Landschaft. Nur eine schmale, holprige Landstraße führt ins Nirgendwo. Hinter einem Hügel taucht plötzlich ein doppelt eingezäuntes Areal auf. In der Nähe steht ein weißes, kuppelartiges Gebäude. An den Zäunen sind Schilder mit Totenköpfen befestigt. In mehreren Sprachen warnen sie: Eindringen verboten. Neben dem Eingang des kuppelartigen Hauses dagegen lockt eine große bunte Tafel. Herzlich willkommen. Besuchen Sie das Haus zur Bewahrung des wissenschaftlichen Wissens der AKW-Technik. Möglicherweise wird manches dieses Wissens, auch dieses technischen Wissens, dann einen Bildungscharakter mitbekommen. Also ein nicht unbedingt unmittelbar in erster Linie ein nützliches Wissen sein, sondern ein Wissen, das vielleicht aus anderen Gründen weitergegeben wird. Stefan Berndes, Diplom-Ingenieur und Philosoph, arbeitet bei der Berliner Prognos AG. Seit längerem beschäftigt ihn ein Thema besonders. Was passiert mit dem Wissen um riskante Technologien, wenn diese Techniken veralten? Ja, ich denke schon, dass es dann auch ein Plädoyer für mehr Bildung, für Bildung ist, mit Sicherheit. Es ist ein Plädoyer, auch technisches Wissen in den Kontext nicht nur es verwerten zu wollen, mit einzusetzen. Und ich denke, die Institutionen, die gibt es bereits, die dieses Wissen tradieren könnten. Da sind natürlich die Universitäten unter anderem mit die besten Plätze, da wo es auch erzeugt worden ist, sehr häufig, Betriebe möglicherweise auch. Die AKW-Technologie stellt mit ihren radioaktiven Abfällen gerade in Deutschland einen Paradefall dar, wie mit einer Risikotechnologie langfristig umgegangen wird. Die Technik läuft aus. Dementsprechend geht auch das Interesse von Studenten am Fach Kernphysik zurück. Für Stefan Berndes gibt es jedoch eine ethische Verpflichtung, zukünftigen Generationen zuverlässig mitzuteilen, wo sich radioaktives Material befindet und mit welcher Technik dieses Material erzeugt wurde. Also eine verhandelte, überwachte, rückholbare Endlagerung beziehungsweise Lagerung von radioaktiven Abfällen, die bedeutet natürlich, dass man an diesen Endlager oder an diesen Lagerstätten Institutionen aufbaut, die Wissen über die Technik, die hier sozusagen beerdigt worden ist, dann auch weitergeben. In den USA, in Frankreich, den Niederlanden, in Norwegen oder Finnland sind bereits Debatten über diese Probleme geführt worden. Vor allem in den skandinavischen Ländern ist man besorgt. Hier rechnet man damit, dass in ferner Zukunft wieder eine Eiszeit kommen könnte. Wie, fragen Wissenschaftler, lässt sich unter solchen Voraussetzungen über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg markieren, wo unter der Erdoberfläche atomarer Restmüll lagert? In Deutschland scheint für eine solche Frage nur eine geringe Sensibilität zu bestehen. Es gibt eine Stellungnahme, die hatte ich vor einigen Jahren, das ist eher eine mündliche Sache gewesen, mal beim Bundesamt für Strahlenschutz bekommen, in der dann lapidar bemerkt wurde, dass das Thema eigentlich kein Thema sei, denn wer tief bohrt, der hat auch Geigerzähler. Sensibilität für solche Zukunftsfragen wäre allerdings nötig. Denn neben der Atomkraft existieren zahlreiche andere Techniken und Technikprodukte mit langfristigem Risikopotenzial. Gentechnik. Gentechnisch freigesetzte Organismen, Landminen, Raketen und Raketenabwehrsystem, Weltraumschrott, chemische Stoffe, Medikamente und so weiter und so fort. Für Stefan Berndes ist daher nicht nur eine Diskussion darüber überfällig, in welcher Form das Wissen um diese Dinge bewahrt werden kann. Es geht ihm auch um die ethische Frage, inwieweit solche Techniken überhaupt legitim sind. Dürfen wir eigentlich Techniken produzieren, von denen wir heute relativ sicher sagen können, dass, um mit den Hinterlassenschaften umzugehen, zukünftige Generationen einen erheblichen Teil ihrer Kraft aufwenden müssen, nur um Wissen darüber zu haben, wie man mit diesen Hinterlassenschaften umgeht. Die ethische Beurteilung und die Bewahrung von technischem Wissen im Zeitalter des flüchtigen Wissens wird wohl zu den neuen Bildungsaufgaben der Zukunft gehören. Der Karlsruher Philosoph Helmut F. Spinner hat für solche Aufgaben einen eigenen Begriff geprägt. Wir brauchen Wissenschaften, ich nenne das die Wissenswissenschaften, die sich aus den verschiedensten Aspekten mit diesem ganzen Wissensphänomen beschäftigen. Dazu gehört angefangen von der Philosophie über die Psychologie, über die Ökonomie, über die Rechtswissenschaft, dann natürlich auch die entsprechenden Technikwissenschaften. Sie alle müssen sich mit diesen Phänomenen beschäftigen. Natürlich möglichst interdisziplinär, möglichst in wechselseitiger Kommunikation, Abstimmung, wechselseitige Kritik und so weiter. Das ist mal das eine. Zweitens müssen wir natürlich die Berufsausbildung, die Universitätsausbildung, also darauf abstellen. Wobei Helmut Spinner vor allem auch den Geistes- und Humanwissenschaften eine wichtige Aufgabe zuschreibt. Vielen Sozial- und Geisteswissenschaftlern wird das dennoch nicht genug sein. Für sie sollten die nicht-naturwissenschaftlichen Disziplinen nicht nur die technologische Entwicklung analysieren und bewerten, sie sollten auch die politische und kulturelle Dimension der heutigen Gesellschaft eigenständig untersuchen und Alternativen offenhalten. Für Ingrid Lohmann, Professorin für Erziehungswissenschaften an der Universität Hamburg, steht jedenfalls fest, die globalisierte Gesellschaft ist eine Welt der Ungleichheit. Zukunftsstudien gehen davon aus, dass im Jahr 2020 nur 20% der Weltbevölkerung wirklich vom technischen und wirtschaftlichen Fortschritt profitieren wird. Das bedeutet, wir diskutieren, wenn wir über neue Medien und Schulen und so weiter diskutieren und über Qualifizierungsinteressen, die Eltern mit ihren Kindern verbinden, möglicherweise hier und da auch Bildungsinteressen, die Eltern mit ihren Kindern verbinden, dann diskutieren wir auf der Basis der Hoffnung und Erwartung, dass wir zu diesen 20% gehören werden. Und ich habe keine Lust, mich an einer Diskussion über einen Bildungsbegriff zu beteiligen, die 80% der Weltbevölkerung abhängt von der Teilhabe am gesellschaftlich vorhandenen Reichtum. Ingrid Lohmann fordert eine politische Bildungsdiskussion, die über den Tellerrand der westlichen Länder